Und glauben Sie auch an Gott? Entschuldigen Sie, dass ich so neugierig bin. Ich glaube an ihn, wiederholte Raskolnikow aufblickend und sah Porfiri an. Und glauben Sie auch an die Auferstehung des Lazarus? Ja. Wozu wollen Sie das alles wissen? Glauben Sie daran buchstäblich? Buchstäblich. Ich fragte nur so aus Neugier. Entschuldigen Sie. Aber erlauben Sie, ich kehre zu dem Gesagten zurück. Jene werden doch nicht immer hingerichtet. Ganz im Gegenteil. Triumphieren noch zu Lebzeiten. Oh ja, manche erreichen ihr Ziel auch noch zu ihren Lebzeiten. Und dann beginnen Sie selbst hinzurichten. Falls nötig, ja. Und wissen Sie, das ist sogar meist der Fall. Ihre Bemerkung ist treffend. Danke. Aber nun sagen Sie bitte, wie soll man eigentlich diese Außergewöhnlichen von den Gewöhnlichen unterscheiden? Gibt es da etwa bei der Geburt bestimmte Merkmale? Ich meine damit nur, dass hierbei mehr Klarheit oder Genauigkeit, sozusagen mehr äußere Kennzeichnung nötig wäre. Entschuldigen Sie diese meine natürliche Besorgnis eines praktischen und wohlmeinenden Menschen, aber könnte man hier nicht zum Beispiel eine besondere Kleidung einführen oder sie mit einer Art Stempel versehen oder sonst etwas Ähnlichem? Denn Sie müssen doch zugeben, wenn nun eine Verwechslung stattfindet und einer aus der einen Gattung sie einbildet, zu der anderen Gattung oder Klasse zu gehören und daraufhin anfängt, alle Hindernisse zu beseitigen, wie Sie sich sehr gelungen ausdrücken, so kann doch... Oh, das kommt sehr häufig vor. Diese Ihre Bemerkung ist sogar noch treffender als die vorige. Dankeschön. Keine Ursache. Aber bedenken Sie, dass ein Irrtum doch nur seitens der ersten Gattung, das heißt von Seiten der gewöhnlichen Menschen, wie ich sie vielleicht sehr ungeschickt benannt habe, möglich ist. Denn ungeachtet ihrer angeborenen Neigung zum Gehorchen, lieben es sehr viele von ihnen aus einem gewissen lebhafteren Naturell, das ja mitunter selbst einer Kuh nicht versagt ist, sich einzubilden, Avantgarde, Zerstörer zu sein und sich mit einem angeblich neuen Wort vorzudrängen und noch dazu in aller Aufrichtigkeit. Die tatsächlich Neuen aber werden von ihnen dabei sehr oft nicht einmal bemerkt. Ja, sie verachten sie womöglich noch als zurückgebliebene und unwürdig denkende Menschen. Doch meiner Meinung nach kann hier von keiner wesentlichen Gefahr die Rede sein, und Sie brauchen sich deshalb wirklich nicht zu beunruhigen, denn die kommen nicht weit. Für Ihren Vorwitz könnte man Ihnen freilich ab und zu ein wenig auf die Finger klopfen, um Sie in die Schranken zu weisen, aber auch nicht mehr. Und dazu braucht man nicht einmal einen Vollstrecker. Sie züchtigen sich selber, denn Sie sind ja im Grunde sehr brav. Manche erweisen sich gegenseitig diesen Dienst, manche züchtigen sich eigenhändig. Sie legen sich dabei alle möglichen Bußen auf. Das sieht gut aus und macht Eindruck. Kurzum, Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Das ist nun einmal so. Das ist ein Gesetz.